hier vor mir zu begrasen, boah, das ist ganz schön fast am Mord. Ich roll die Tüte, baller die Tüte, verdammt, ich bin ein Gefährder. Ich kiffe hier, ich kiffe da, ich kiffe überall. Wenn du im Gras nur fliegt, seid euch sicher. Ich stehe in der Ecke und rauch meine Tüte. Ich mag alles, egal ob Polle oder Knolle oder olle Kuhne. Ich rolle alles weg, was ich mag. Und wenn ich mal nichts mehr habe, das rufst du mich am nächsten Coffeeshop an, wo ich bestelle, bis ich eine Welle habe, wo ich rauche, bis ich nichts mehr mag. Ich hab schon in fast jeder Stadt gekifft, oder Bullenwache gekifft, als Polizist gekifft, als ein Schiff gekifft, in den Zug gekifft. Und ich spiff noch an vielen Orten meine leckeren Sorten. Mir scheißegal, was ich dazu sage, ich liebe dieses grüne Zeug. Womit sonst kannst du so gut chillen wie ich hier im Hundestrand? Das ist einfach angesagt, ich kiff den ganzen Tag, egal ob irgendjemand was sagt. Ich kiff sogar im TV, bei Maßband TV, bin ich immer heil, gehöre zu einer Sorte Dauerbreit oder Guten Morgen, mein John. Willkommen, dein Kiffer, willkommen, dein Kiffer, willkommen, dein Kiffer, willkommen, dein Kiffer. Für dieses grüne Zeug ist mir kein Weg zu weit, keine Zeit zu lang. Ich renn und renn, ich renn und renn, ich renn und renn, ich renn und renn, ich renn bis ich es hab. Startet mein Tag ohne Joint, bin ich irgendwie schlecht drauf. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Joint ist für mich wie ein Kaffee am Morgen für dich. Das kriegst du nicht auf. Es basiert doch auf pflanzlicher Basis, wie Rooibos-Tee oder einen Kaffee. Nur, dass ich das Zeug rauchen muss, weil ich nicht anders kann, weil ich das Zeug liebe, Mann. Du brauchst eine oder zwei Tüten, ich brauch einen ganzen Sack voll Blüten. Du kaufst dein Joint wie eine Schwuchtel. Ich zieh dran, wie du an Luft. Ich sauge und saug dran, bis ich merke, du bekommst Asthma. Ich zieh Kopfschüsse, die Alarmschlangen wie ein Feuermelder. Dicht daneben, mittendrin ein Kipper. Scheißegal, was irgendwer dazu sagt. Solange ich das Zeug hier liebe, werde ich Tüten und deine Tüten bauen und so aus dem Town. Hier kommt dein Kiffer, hier kommt dein Kiffer, hier kommt dein Kiffer, hier kommt dein Kiffer. Für dieses grüne Zeug ist mir kein Weg zu weit, keine Zeit zu lang. Ich renn und renn, ich renn und renn, ich renn und renn. Ich renn und renn, ich renn bis ich es hab. Ich roll die Tüte, baller die Tüte, verdammt, ich bin ein Kiffer, genau wie du. Komm Samuel, sag den Leuten da draußen, sie wollen es hören und zusammen auf den Track hören und sehen. Eher können die Leute nicht nach Hause gehen. Ja, sie können nach Hause gehen, denn sie sehen uns weiter stehen, wieder mal am Drehen, zwei Kiffer. Reimet schöner als Claudia Schiffer. Ja, ich bin auch einer der Dauerkiffer, immer am Ziehen wie ein Taucher in der Luft. Lieben den Dorf von Cannabis, ihr hattet Schiss, dass wir damit Jugend infizieren, aber ihr solltet erst mit ihr kapieren, dass wir unseren Joint erst gar nicht erst abgeben. Wir kiffen ist unser Leben, so ist es eben. Und jetzt gebt das Mikrofon wieder an Bord gehahnt, also raucht euer Weed oder trinkt euer Bier, das ist Samuel hier, live aus Stuttgart, baby. Yeah. Das war Samuel Stuttgart, exklusiv für die Leute hier. Hebt euer Bier für uns beide, zündet einen für euch alle an. Hier kommt nicht ein, sondern zwei Kiffer. Stuttgart, Hamburg, 2010, ja. Yeah.